kenne euer Volk als euer Plutokrat. Sehe Lüge und schwöre den Verrat. Ich muss euch sagen, wenn ihr mich fragt, ja, so handelt man als Plutokrat. Euer Blut wird mein Gewinn sein, unerkannt im heiligen Schein. Eure Ketten werden auch jetzt neu gezogen. Über euch hinaus spannt mein Bogen. Ein Schuld dafür wird es keine Grenzen mehr geben. Ich verspreche euch, es kostet euer Leben. Der Tod eures Volkes, ja, das ist mein Ziel. Völkermord nennt sich mein Spiel. Der Gesang des Volkes beginnt. Verkündet von jenen, die am Gerichten sind. So umdachtet seid ihr von meiner Welt, in der sich alles dreht, allein ums Geld. Meine Halt, der große Paukenschlag. Ich allein verkünde euch den letzten Tag. Ihr kommt doch, ich hoffe sehr bald. Das Leid eurer Existenz, es lässt mich kalt. Mein Gewinn, er wird sich täglich mehren. Um eure Kultur werd ich mich nicht scheren. Euer Blut wird mein Gewinn sein, unerkannt im heiligen Schein. Eure Ketten werden ab jetzt neu gezogen. Über euch hinaus spannt mein Bogen. Ein Schuld dafür wird es keine Grenzen mehr geben. Ich verspreche euch, es kostet euer Leben. Der Tod eures Volkes, ja, das ist mein Ziel. Völkermord nennt sich mein Spiel. Der Gesang des Volkes beginnt. Verkündet von jenen, die am Gerichten sind. Von euch nichts mehr übrig sein. Bis dahin brennt ihr im lodernden Schein. Euer Blut wird mein Gewinn sein, unerkannt im heiligen Schein. Ja, ich allein bin der Herrscher eurer Welt. Gekrönt durch die Finanz, durch euer Geld. Mein Werk erscheint, Vater wohl voran. Scheinbar niemand, der mich noch stoppen kann. Eure Gierlei verleiht mir meine Macht, bezeichnet der Blutbürger, der über ganz Deutschland lacht.